Ihr hört Framatz musikalisches Fundbüro. Unvergessenes, Vergessenes und Unerhörtes aus den letzten 100 Jahren. Folge 23. Mit Little Beaver, James Last, Noori and his Dorba Band, Sam the Sham and the Pharaohs, Them, The Pretty Things, The Kings, The Animals, Carl Jackson, Ted Green, Jonathan Stout, Johnny Smith, Default Bailey, Johnny Puleo und Timmy Thomas. einmal Musik vom TK-Label aus Miami, Florida, eröffnete Framats musikalisches Fundbüro. Zuerst Timmy Thomas, Sänger und Keyboarder. Why can't we live together? Eine berechtigte Frage, auf die die Menschheit anscheinend immer noch keine Antwort weiß. Danach Little Beaver alias Willie Hale, Hit Me with Funky Music. Nach 1972 und 1974 kommt jetzt ein Titel aus dem Jahre 1975, James Last Slaughter on 10th Avenue. Ja, wie schafft es denn James Last in diese Sendung? Ich sage mal, mit dieser Besetzung, die ich gleich aufzählen werde, hat er alle Male Anrecht darauf. Am Keyboard Larry Mohoberack, der Vorgänger von Glenn Hardin bei der TCB Elvis Presley Band. Dann Larry Carlton an der Gitarre, Ernie Watts und Tom Scott am Saxophon und Jim Gordon am Schlagzeug. Jim Gordon spielt unter anderem bei Pet Sounds von den Beach Boys, bei den Birds auf deren Album Notorious Bird Brothers und auf Classical Gas von Mason Williams. Eine super Besetzung und da muss sich James Last gar nicht hinter den beiden anderen verstecken. Aufgenommen wurde das Ganze übrigens in Los Angeles. von Los Angeles des Jahres 1975 geht's jetzt nach Port Sudan, eine Stadt, eine Hafenstadt am Roten Meer im Osten Sudans. Nori and the Storper Band, Al-Amal, eine Gruppe, die seit 2006 existiert, aber 2022 ihr Debütalbum herausgebracht hat. Thank you. in den 60er Jahren war bestimmt nicht alles besser, aber vieles war übersichtlicher. Man hätte die folgenden 5 Titel als jemand aus der älteren Generation einfach als Dschungelmusik bezeichnet. Als Jüngerer hätte man gesagt, das ist Beatmusik und das ist unsere Musik. 5 Titel aus der Beatmusikzeit, einmal die USA, einmal Irland und die anderen 3 Titel aus Großbritannien. Sam the Sham and the Pharaohs, Big City Lights, Them mit Van Morrison aus Irland, I Can Only Give You Everything, dann die Prettiest Things, You'll Never Do It Baby, die Kings mit Till the End of the Day und natürlich die Animals mit Eric Burdon, It's My Life. Ich kann es nicht mit Bestimmtheit sagen, aber ich glaube, alle Gruppen, die ich jetzt gerade genannt habe, sind irgendwann mal im Star Club aufgetreten. Ain't coming back to this one room shack, moving out of sight. This ain't no life for me, I yearn to see big city lights. Big city lights, big city lights. I'm moving down the line, ain't got no time. Another night. Oh, can't you see they're calling me? Big city lights, big city lights. And when I'm big city life, big city life. Call. Stick around, but baby. es folgen zwei außergewöhnliche Gitarristen. Zuerst Carl Jackson, 1953 in Mississippi geboren. Life is a Real Way to Heaven aus dem Jahre 2013. Carl Jackson spielte von 1972 bis ungefähr 1983 in der Begleitband von Glenn Campbell. Und Glenn Campbell, wie ja einige wissen, war Teil der Studioband The Wrecking Crew. Also dann kann man davon ausgehen, dass Carl Jackson ein hochklassiger Gitarrist ist. Danach Ted Green am Telecaster, Watch What Happens aus dem Jahre 1977. Ted Greens Arrangements zeichneten sich dadurch aus, dass sie klangen, als wenn zwei Gitarren gleichzeitig spielen würden, obwohl es wirklich nur Ted Green live und ohne Overdubs war. Thank you. Jonathan Stout ist ein Zwinggitarrist, dessen Vorliebe bei der ganz frühen Jazzgitarre liegen, also irgendwo zwischen Eddie Lang und Charlie Christian. Also das bedeutet Ende der 20er Jahre bis in den frühen 40ern. Jonathan Stout ist allerdings noch kein alter Mann. Er dürfte vielleicht so irgendwie um die 40 sein. Aber wenn man berücksichtigt, dass seine Vorbilder alle die 100 überschritten haben dürften, ist 40 auch noch jung. Wir hören ihn mit Cheek to Cheek, einem Solostück, gespielt auf seiner Gibson L12-Gitarre von 1935, also ganz stilecht. Viel Spaß dabei. Dass der Gitarrist Johnny Smith ein sehr weites Spektrum hatte, ist allgemein bekannt. Ich war allerdings erstaunt, als ich dieses folgende Stück Sevilla hörte. Das ist ein klassisches Stück. Ich weiß gar nicht, ob er das mit dem Plektron spielt. Es hört sich fast so an. Ich hatte ja mal von Al Valenti schon was im Fundbüro gespielt, mit dem Hinweis, dass er allgemein als ungekrönter König der klassischen Plektrum-Gitarre galt. Wenn ich jetzt aber Johnny Smith höre, möchte ich sagen, da kann Johnny Smith locker mithalten. Johnny Smiths bekanntester Titel ist natürlich Walk Don't Run. Das war dann allerdings 50er Jahre Jazz auf der E-Gitarre spielt und somit ein komplett anderes Metier. Musik. den Gitarristen Johnny Smith, folgt der Mundharmonikaspieler Deford Bailey, Alcoholic Blues aus den späten 20er Jahren. Deford Bailey war der erste schwarze Blues- und Country-Musiker, der jemals in der Grand Old Opry spielte. Das war tatsächlich Ende der 20er Jahre, als dieser Titel aufgenommen wurde. Genau wie Deford Bailey spielte Johnny Poleo Mundharmonika. Genau wie Deford Bailey war er kleinwüchsig, sogar noch kleiner als Deford Bailey. Er war vielleicht 1,35 Meter. Genau wie Deford Bailey war er auch ein sehr erfolgreicher Mundharmonikaspieler. Im Gegensatz zu Bailey spielte er in einer Harmonika-Formation, die er His Harmonica Gang nannte. Er hatte sogar einen kleinen Auftritt in dem Film Trapez mit Burt Lancaster, Tony Curtis und Gina Lollobrigida, ein Zirkusfilm. Er trat auch in der Ed Sullivan Show auf, genau wie die Beatles, die übrigens Fans seiner Musik waren. Puleos Liedauswahl unterschied sich schon ziemlich stark von Deford Baileys, der eher ein Blueser- und Country-Musiker war, während Puleo eher ein Vaudeville-Act war. Ich beende die heutige Sendung mit I'm Confessing That I Love You. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Alles Gute, Frank Framert Matthias. Oh, Musik.